1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Kochen, Essen, Musik. Essen, Musik. Kurz vor Weihnachten stolpere ich gleich dreifach über Kochbücher mit musikalischem Kontext. Das Thema fällt mir also gewissermaßen vor die Füße. Leicht freilich tue ich mich damit nicht. Vom Kochen nämlich habe ich persönlich nicht die geringste Ahnung. Und so überlege ich immer noch fieberhaft, was etwa der amerikanische Sänger Andre Williams wohl genau meint, wenn er die Pig-Snoots hier im Hintergrund besingt bzw. besungen hat. Meint er nun die Schnauze vom Schwein oder aber den ganzen Kopf, den Schweinskopf? Oder meint er womöglich nur die Backen, die Schweinebacken? Ich muss das offen lassen. Offen, nicht Ofen. Denn egal, was Williams nun meint, Pig-Snoots werden gegrillt und kommen nicht in den Ofen. I'm Kochen, Essen, Musik. Diese Musik hier von der britischen Band Eat, zu Deutsch Essen. Soul Food, das heißt Seelenkost. So nennt sich ein Boxset, bestehend aus Kochbuch und CD, welches der Autor, DJ und eben auch Koch Sven Christ vor kurzem auf dem Münchner Trikont-Label veröffentlicht hat. Auf 156 Seiten beschreibt das Buch 68 Rezepte in Deutsch und Englisch. Soul Food meint die traditionelle afroamerikanische Küche, die seit Anfang der 60er Jahre genau so auch genannt wird. Soul Food eben. Die Anfänge dieser Küche reichen zurück bis in die Zeit der Sklaverei. Und to cut a long story short, um eine lange Geschichte kurz zu machen, was den feinen Herrschaften damals nicht gut genug war, landete eben in den Töpfen der Schwarzen. Schweinsreste, Hühnerreste, Köpfe, Füße, dazu schlichtes Gemüse, Kohlblätter also etwa. Und auch Bohnen, schwarze Bohnen, grüne Bohnen. Und Yams, diese kartoffelartigen Knollenwurzeln, die übrigens die Libido der Frau angeblich erheblich steigern sollen. Das Ganze auf Geschmack getrimmt mit fettigen Soßen und reichlich Zucker. Cholesterinspiegel wurde damals so noch nicht gemessen. Soul Food, das arme Leuteessen der Afroamerikaner. Das ehemalige, muss man korrekterweise wohl sagen, denn natürlich hat die Küche sich bis heute verfeinert und verfügt inzwischen auch über durchaus fettärmere Varianten. Ja, Soul Food ist dem Vernehmen nach regelrecht schick, seit selbst der durchaus fitnessbewusste Präsident Barack Obama sich innerhalb seiner Wahlkämpfe demonstrativ in Soul Food-Lokalen nicht nur sehen ließ, sondern eben dort auch aß. Das Restaurant Sylvia's im New Yorker Stadtteil Harlem bewirbt seine Fried Chicken Wings inzwischen auch als Obamas Favorite Dish, Obamas Lieblingsspeise also. Soul Food. Auf der 51. Straße, ebenfalls in Harlem, betreibt Charles Gabriel schon ewig die Charles Southern Style Kitchen. Mittlerweile allerdings, so verrät der Begleittext der Soul Food Box, hat Gabriel eine Art von Edelableger auf der 125. Straße eröffnet. Soul Food geht mitsamt seinen Bergen aus Fleisch zusehends in die Innenstädte. Dort freilich wird auf Porzellan serviert und nicht auf Plastiktellern. Yeah! It's about the time to set my first hit off. I need a beat, it was a smash on the DL. But every time I did a show, my name was misspelled. Can't live without my radio drops. I'm kicking down the door, crust two box. Rocking the bells like a madman. Dissing me back, flipping the script, and then I made my first 50 grand. All I wanted was a Benz, a little gold, a little money in my pocket, and a Philly to roll. I'm making records now, and all the girls are on my tip. I'm sleeping late on Monday, damn, I'm late for school, shit. Tom. Get upstairs and take out that garbage. And it's the Funkadelic Rally. Yeah. And it's the Funkadelic Rally. I need a girl to love me down. I dropped a pretty style cause rap was getting ugly. I wait a year for the results of triple platinum. We know that presidents are flowing, but who's stacking them? I'm that type of guy with pop, I wasn't happy with it. Tripling up, that was my style, but everybody fit it. Yo, Molly, hit the remix, lick a personal flavor. Another power move, I switch my hat, now shit is major. Putting out the breaking door, tell me what, sucker. Cops harass me, illegal search, motherfucker. I'm just a brother making jams, now I got a name. I still remember chilling with my pistol on the train. I'm staying true to this, I'm representing hip hop. Admit that I'm the man, it's time for me to get my props. Yeah. And it's the Funkadelic Rally. And it's the Funkadelic Rally. Yeah. I'm the Funkadelic Rally. Yeah. Come on, man. Mama said to knock him out, I knocked him out the box. I got a round of wiggles flopping up and down the blocks. There never was a time when I was dominating by myself with all the pumps on top of everybody else. But in 92 and 93, I'm making history. The largest brother from the street, that ain't no mystery. The baddest rapper ever born. You think I'm bum. That shit don't faze me. I'm too rough, too rugged. Mad as hell, so easy does it. Thought I was going back to Cali, but I knew I wasn't. I sent a murdergram solo in a black van. I played a knuckle game and stuff you with my Timberlands. Mr. Goodball, licking off the rough stuff. I'm kicking down your door with condoms and a blood to puff. You wanna find me, come to Farmers Boulevard and you can hear me eat them up. Just ask for Todd. And I'm the Funkadelic Relic. Yeah. I'm the Funkadelic Relic. Yeah. And it's the Funkadelic Relic. Yeah. I'm the Funkadelic Relic. Kochen, Essen, Musik. Der gerade gehörte Rapper LL Cool J gilt auch als eifriger Besucher von amerikanischen Soulfood-Restaurants. Und hier im Hintergrund läuft eine Musik aus einer Compilation, die bereits 8 Jahre auf dem Buckel hat, sei es drum. Sie hat diesen wunderbaren Titel Barbecue Beats und Untertitel Return of the Yums. Nehmen wir ein Rezept einfach mal ganz kurz aus der eben schon angesprochenen Soul Food Box, dem Box Set Kohlgemüse mit Schweinenacken. Zutaten: 1,5 Kilogramm Schweinenacken, 1 Kilogramm Kohlrabi-Blätter, dazu Schwarte von Räucherschinken, Tabasco-Öl, Salz, Pfeffer. So in Kurzform dieses Soul Food Rezept. Hierzulande gar nicht so leicht zu realisieren. Kohlrabi-Blätter nämlich gelangen ja gar nicht erst in den Verkauf. Sie werden vorher entfernt. Wer sie trotzdem mit nach Hause nehmen will, folgt wohl am besten der Notlüge des für die Soulfood-Box verantwortlichen Sven Christ, der bei jedem Einkauf gebetsmühlenartig betont, die Kohlrabi-Blätter seien für seine Kaninchen. Wie schreibt Christ in seinem Vorwort zum Buch so treffend: Es ist ein Merkmal der Soulfood-Küche, nichts umkommen zu lassen. Nichts umkommen lassen, seien wir ehrlich. Wer von uns stand nicht schon einmal misstrauisch vor dem geöffneten Kühlschrank und rief durch die Wohnung: Du, sag mal, der Fleischsalat, von wann ist der? Und die Wurst, was ist denn mit der Milch? Um dann, fast völlig unabhängig von der erhaltenen Antwort, den ganzen Mist sicherheitshalber im Mülleimer zu entsorgen. Falsch, sagt da nicht nur Soul Food, sondern auch Pete York. Dieser Mann ist Schlagzeuger, jemand mit einer fabelhaften Karriere, die in den 60er Jahren ihren Anfang nahm, damals mit der Spencer Davis Group und bis heute währt. Pete York trommelt meines Wissens immer noch in der Band von Helge Schneider. Und er ist einer von insgesamt 69 Schlagzeugern, die der Autor, Fotograf und Musiker Tom Schäfer bereits vor einiger Zeit aufgesucht hat, um ihnen jeweils ihr Lieblingsrezept zu entlocken. Dazu hat Schäfer die Musiker fotografiert. Herausgekommen ist ein unglaublich charmantes, amüsantes Bilderbuch, Lesebuch, Kochbuch. Titel: Schlagzeuger Kochbuch. Chapeau. Pete York, jetzt 1973, live in Düsseldorf, an der Seite unter anderem von Klaus Doldinger, Johnny Griffin, Spitzname damals The Best in the West, der Schnellste im Westen, dazu auch Brian Auger, der während des Tracks, man wird das hören können, grunzt wie ein Schwein. Schweinebacke, Schweinskopf, Schweineschnauze, Soulfood. Was zum Teufel nur, hängen die da über ihre Feuer. Aber ich schweife ab. We'll be right back. Kochen, Essen, Musik. Ist das noch gut oder muss das weg? Schlagzeuger, Kochbuch. Pete York und sein Gericht Chicken Zugabe. Dort heißt es einleitend, manchmal finden sich im Kühlschrank noch unerwartet leckere Dinge vom Vortag. Hühnchen oder Pute. Diese Entdeckung kann die Fantasie beflügeln. Butter in der Pfanne schmelzen, Mehl hinzugeben, unterrühren, eine Minute erhitzen. Dann Salz, Pfeffer, Kräuter der Provence, Milch und Brühe hinzugeben. Später dann Käse, Zwiebel, Sherry und so weiter. Einschränkung: Sollte der Kühlschrank nichts mehr hergeben, wie so oft, dann kann man die frischen Hühnerstücke auch einfach in Öl anbraten. Super! Einfach ist immer gut. Schlagzeuger Kochbuch. Der Perkussionist Nipi Nuja posiert dort vor einer fetten Harley und nennt auf den Seiten 10 und 11 sein liebstes Gericht. Das ist, oh, Soul Food. Einfach, aber lecker und gesund, schreibt er dazu. Doch Vorsicht, von der Zubereitung seiner Speise in geschlossenen Räumlichkeiten muss dringend abgeraten werden. Unumgänglich für Soul Food der Marke Nipi Nuja nämlich ist, man macht zunächst ein Lagerfeuer. Dann kocht man Reis und brät Fisch. Dazu Sojasauce, Banane, Mango und Papaya. Dazu trinkt man Kokosmilch, frisch aus der Kokosnuss. Man isst aus der Hand, schließt die Augen und stellt sich vor, am Strand unter einem Palmbaum zu sitzen, ganz ohne Touristen. Guten Appetit, percussively Nippy. Junior Walker and the All-Stars, Home Cooking, zu Hause kochen. Dieser Titel übrigens findet sich innerhalb der Soul Food Box neben 17 weiteren Songs auf der entsprechenden CD. Das gilt auch für den eingangs natürlich gehörten Andre Williams. Soul Food ohne Fleisch. Das ist undenkbar. Insofern gibt es schlechterdings keinen Graben, der tiefer sein könnte als jener zwischen Soulfood auf der einen und Kochen ohne Knochen auf der anderen Seite. Kochen ohne Knochen, soeben erschienen, Untertitel Das Ochs-Kochbuch 5. Fünfte Folge also. Verantwortlich für dieses Buch und die damit verbundene Reihe sind Uschi Herzer und Joachim Hiller. Verheiratet, er bereits seit den 80er Jahren verantwortlich für das Punkrock-Magazin Ochs. Wendeten sich die bisher erschienenen Kochbücher in erster Linie an Vegetarier, so geht die jetzige Ausgabe, wenn man so will, einen Schritt weiter. Die mehr als 200 Rezepte, jedes einzelne übrigens mit einem Musiktipp versehen, zielen diesmal auf die rein vegane Küche. Zur Erläuterung, Tierprodukte aller Art, also auch Käse, Eier, Milch, kommen hier nicht vor. Warum eigentlich? Warum vegan? Eigentlich klingen die Argumente sogenannter Veganer wirklich einleuchtend. Nach meiner Erfahrung zielen sie zumeist auf einen ökologisch-politischen Aspekt. Die Haltung sogenannter Nutztiere nämlich verschlingt enorme Ressourcen. Stichwort deren Nahrung, Abholzung der Regenwälder etwa zugunsten von Weideland. Dazu gesellen sich natürlich moralische Skrupel. Tiere töten. Wer schon findet das gut? Deshalb, bei Kochen ohne Knochen besteht das Fleisch aus Soja. Und das verantwortliche Punkrock-Paar beschwichtigt zudem, Zitat, Veganismus ist nur cool, wenn er ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Das unterschreibe ich sofort. Und würde gerne ergänzen, Veganismus ist obercool, wenn die entsprechenden Köche mich beim Essen mit Punkrock bitte verschonen. Das macht mich nämlich nervös. Ich neige eh schon zum eher zügigen Essen, um nicht zu sagen Schlingen. Und erfreulicherweise gibt sich Kochen ohne Knochen in dieser Hinsicht sehr moderat. Neben Punkrock aller nur denkbaren Couleur finden sich bei den Musiktipps zum Zubereiten und Essen auch Namen wie Coldplay oder aber der wunderbare Ryan Adams. Waiting me down. I'm just lonely inside, I guess. You gave me everything, you really tried. Thanks. If we were nothing and we're only the past, well, I'm just living in a dream, I guess. A long black dream that takes me down. Kochen, Essen, Musik. Kochen ohne Knochen. Für Veganer, für Vegetarier, für Neugierige. Neugierig bin ich ja schon. Schade nur, dass diese Lebensform, sei sie nun vegan oder aber vegetarisch, keinerlei Ausnahmen duldet. Bratwurst etwa. Die beste in meinem Leben habe ich damals oben im Stadion des ASC Schöppingen gegessen. Das ist ewig lange her. Der Dorfverein spielte damals noch in der höchsten Amateurklasse. Der spätere Trainer Peter Neururer hat dort unter anderem mal aktiv gespielt. Und ich glaube sogar, der Ex-Nationalspieler Bernhard Dietz war dort zeitweilig Trainer. Zumindest habe ich Dietz damals leibhaftig gesehen. Auf dem Rückweg vom Stadion zum Auto saß er vor der Eisdiele in der Ortsmitte. Auch ein Eis? Fragte meine Begleitung. Ich denke nicht dran, sagte ich. Lieber nochmal zurück zum Stadion und noch eine Wurst. Später lernte ich Aki Nawaz kennen, Sohn pakistanischer Einwanderer und Kopf der britischen Band Fundamental. Sein DJ war Vegetarier und gestand mir, er habe nun mal eine Schwäche für Hühnerfleisch. Manchmal würde er schwach, dann hole er sich dieses Hühnerfleisch im Glas. Warum im Glas, fragte ich ihn, weil es dort aussieht wie Gemüse, sagte er. Thank you. Kochen, Essen, Musik. Übrigens, das ist mir aufgefallen. Mit Musik ist es bisweilen wie mit Kochrezepten. In der Überlieferung läuft gelegentlich etwas falsch. Siehe hier diese unsägliche Neuauflage des Trio-Hits Da Da Da von einem Typen oder einer Crew, einem Projekt wie auch immer, namens Common. Wenden wir uns deshalb noch einmal dem Schlagzeuger-Kochbuch zu und stoßen dort auf den ehemaligen Trio-Drummer Peter Behrens. Was empfiehlt der eigentlich? Antwort: Grünkohl mit Pinkel. Und er schreibt, du musst die richtige Pinkelwurst haben, am besten aus Oldenburg. Sonst schmeckt der ganze Grünkohl nicht. Die Rezeptur der Wurst, die nur zur Winterzeit hergestellt wird, ist von Dorf zu Dorf verschieden. Auch hat jeder Metzger seine eigene Geheimmischung. Oft wird Gehirn vom Schwein beigemengt. Hauptsache, die Wurst ist schön fett. Warum die Wurst Pinkelwurst heißt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Beim Dünsten bläht sich die Wurst richtig schön auf. Dann wird sie kurz angestochen, sodass ein Pinkelstrahl rausspritzt. Das ist die eine Version. Andere sagen, dass der Schweinedarm, in den die Wurst gestopft wird, im ostfriesischen Sprachgebrauch von dem Wort Pinker abgeleitet ist. Auf jeden Fall esse ich, Peter Behrens, dieses herzhafte Wintergericht für mein Leben gern. Aha, aha, aha. Kochen, Essen, Musik. Zurück nochmal zu Kochen ohne Knochen. Aus diesem Buch Schwäbischer Kartoffelsalat für sage und schreibe 8 Leute. Empfohlene Musik: Coldplay, A Rush of Blood in the Heat. Zutaten, hier jetzt mal in aller Kürze: Salatkartoffeln, eine große Zwiebel, Gemüsebrühe, Essig, 4 Esslöffel Öl, halb geschmacksneutral, halb Olivenöl. Salz, Pfeffer, 1 Teelöffel Senf. Fertig. Schmeckt bestimmt gut, aber den besten Kartoffelsalat weltweit macht ja angeblich die amerikanische Soul-Sängerin Patti LaBelle. Bekannt geworden ist das unter anderem durch den Schlagzeuger der Hip-Hop-Band The Roots, Questlove. Nachdem der auf einer ihrer Platten getrommelt hatte, wünschte Questlove sich statt einer Gage ein reales Beispiel ihrer Kochkunst. Und sie versprach mir in Honig gebackenes Hühnchen, Kartoffelsalat und einen Blaubeerkuchen, hat Questlove dem Journalisten Jonathan Fischer vor einigen Jahren gesteckt. Daraus allerdings sei nie was geworden. Irgendwann dann habe der rappende Sohn von Patti LaBelle ihn, Questlove, um einige Beats gebeten. Kriegst du, ganz kostenlos. Aber erinnere deine Mutter dafür bitte an ihren Kartoffelsalat, das in Honig gebackene Hühnchen und den Blaubeerkuchen, gab Questlove dem Sohn mit auf den Weg. Kein Problem, sagte der. Doch wiederum passierte nichts. Irgendwann habe ihn, Questlove, dann ein befreundeter Journalist angerufen, Joe Scott, und ihn um ein Statement über Patti LaBelle gebeten. Er schreibe eine Geschichte über sie und benötige eine Anekdote als Einstieg. Hey Joe, schreibe bitte, dass Patti LaBelle eine riesige Märchentante ist, die allen Leuten für erwiesene Gefälligkeiten die größten Leckereien verspricht und sich dann nie wieder meldet. Aber das wirst du vermutlich auch längst wissen. Hat sie dir wohl auch erzählt, was? Wo steckst du überhaupt? Ich bin bei Patti LaBelle, flötete der Journalist zurück. Und ich esse. Ohne Ende. Sie hat mich dazu verdonnert. Ich kann nichts dafür. Für mich, gab Questlove dem Journalisten Jonathan Fischer mit auf den Weg, war das ein verdammt harter Schlag. Dieser Jonathan Fischer übrigens ist ein enger Freund von Sven Christ, dem für das Soul Food Box Set Verantwortlichen. Das komplette Vorwort des Kochbuchs stammt in Wahrheit von Fischer und erschien bereits vor Jahren in einer Ausgabe des Spiegel, ohne dass dies hier irgendwo vermerkt wäre. Ist das am Ende schlimm? Unkorrekt seitens Sven Christ? Nein, nicht die Bohne. Denn kein Koch verrät seine Soße. Das weiß selbst ich. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. This elephant dynamite, yo, touch this elephant dynamite, yo, touch this elephant dynamite, check it out, every, come on, Bartain, touch this elephant dynamite, come on, touch this elephant dynamite, come on, touch this elephant dynamite, yo, check it out, intro, do send the soul missing link, what could MCs who listen think, it's black thought, open your eyes and don't blink, yo, to rock this mic is like a basic instinct, but intro, do send, behind me, the mic champion, more than a steppy on, motherfuckers sweating me, begging me just to get me on, macro cosmic, micro master, ayo, I'm all the way, lay, people wanna see the way the Illadel play, yo, look in the mirror, watch what yourself say, I'm from S-Pay, no mortal man can test me, thought I keep Lining, upper echelonian, Heineken, hold the rhyming and flows, reminding them cats to hear me or some shit from back in the past. You half stepping out, could never fathom a grasp. Cause yo, we got a doctorate in cold rocking it, bringing this apocalypse, nigga. You mad topical? It's my raps, tricks your optical, Mr. Superficial. I'm ripping apart your heart tissue. This is your official dismissal. I don't study the artificial. Who fucking with the dark crystal? Yo, what art is you? I'm moving like a smart missile, aimed and guaranteed to hit you. When the fifth do get on to perform, you went for it. It ain't no way to censor it. My style metaphoric to bricks and 10-ton stacks, hard to lift. The artist coming out the fifth darkness. We go back like ancients. Why you ancient subterranean? Live against the gradient. Afro-American / Afladian. In your universe, my star's the most radiant. Touch this elephant. hell of fifth dynamite. Come on, touch this, hell of fifth dynamite. Yeah, every, touch this, hell of fifth dynamite. Touch this, hell of fifth dynamite. Touch this, hell of fifth dynamite. And yo, it's all the way live from 215. Plus a mission is denied, so just wait outside. Two extremes collide like Jekyll and Hyde. And I'll provide you with the swerve you need. But take heed, you travel at light speed. Iller than adventures you might read. Official original breed, the Justice League. Yo, it's the P5D style fashionist. Other MCs, they actresses. Yo, Mr. High Post, you about to get shot down. Trying to fly above the Iller fifth compound. You know since the get-go, I rock your disco. Ain't nobody better, but yo, you get my gist, so see, I represent, so you gotta squint. As far as how I really do it, you incognizant. We cause a new sense and getting decent. So save you 2 cents. Don't come in my district, kicking out of this shit. Just all simplistic, limited, click it. Lyrically lifted, touching the fifth shit. Trenches of the mentally twisted, you enlisted. Five was the emblem on the mic you got hit and with. I stop, yeah, till you call me conqueror. Back slapping all them niggas that slept. Thinking that Elo could ever disappear. I'm stripping a veneer with this nine ether. For crop, reaping premieres. Check it out. Everybody, touch this hell of fifth dynamite. Come on, touch this hell of fifth dynamite. Come on, touch this hell of fifth dynamite. Everybody, touch this hell of fifth dynamite. Come on, touch this hell of fifth dynamite. Come on, touch this hell of fifth dynamite. Come on, everybody, touch this hell of fifth dynamite. Come on, touch this hell of fifth dynamite. Touch this hell of fifth dynamite. Check it out. Touch this hell of fifth dynamite. Come on, touch this hell of fifth dynamite.